Was gebietet uns Gott mit den Worten des ersten Gebotes? Du sollst keinen anderen Gott außer mir haben. Mit den Worten des ersten Gebotes sollst keinen anderen Gott außer mir haben, gebietet uns Gott, ihn allein als unseren höchsten Herrn anzuerkennen, anzubeten, zu lieben und ihm allein zu dienen. Gott allein ist der höchste Herr, und deswegen ist der Christ eben heute wieder in einer blöden Situation, genauso wie es die Christen waren im Römischen Reich. Irgendwann spitzt sich die Sache halt zu, spätestens wenn sich der Kurz zu einer Gottheit ausrufen lässt, wahrscheinlich am 31. Dezember, durch spontane Akklamation des ganzen Volkes, alle mit den Kochtöpfen rasseln vom Balkon aus, ganz spontan um 18 Uhr. Gott, kurz zum Gott erklärt wird in Österreich. Muss er ja nicht wissen, ob er mitmachen kann. Nicht? Christ kann er nicht mitmachen. Große Retter des Volkes. Die Christen haben ihren Vorgesetzten gesagt, nur wir gehorchen euch eh. Heilige Paulus sagt sie, wir lesen am nächsten Sonntag. Aber Gott gibt es nur einen. Die römischen Kaiser haben sie eben schon gewisse Zeit vor Christus ist angefangen, in Caesar und so weiter, zu Gottheiten erklären lassen. Und da haben die Christen gesagt, nein, das können wir nicht mitmachen. Der Staat schuldet Gott einen Kult, aber der Kaiser ist weder bei Lebzeiten noch nach seinem Tod Gott. Also als Gottheit können wir ihn nicht verehren. Und deswegen viele das Leben lassen müssen. In der römischen Verfolgung immer wieder ist da Abschnitte gegeben, teilweise oder überall im Römischen Reich sind die, die einen Gott nur geglaubt haben und dem Kaiser oder dem Staat göttliche Ehre verweigert haben, eingesperrt worden oder umgebracht worden. Es gibt eben nur einen Gott und nur ihn dürfen wir als unseren höchsten Herrn und Gebieter anerkennen. Das ist schon ein Problem heute mit dem Staat. Immer wieder, heute auch in der Früh, hat es wieder geheißen, irgendwo ein Staatsverweigerer festgenommen. Sicher ist ein AK-Spann die meisten, also Staatsverweigerer, weil aus diesen und jenen Gründen und so weiter. Stimmt ja, mein österreichischer Staat, die Republik, so wie sie jetzt ist, hat wahrscheinlich keine Gesetzesgrundlage mehr, keine Grundlage zu existieren. Oder manche sagen, es funktioniert nur als Betrieb. Ja. Bundespräsident ist der Chef, gerechtlich gesehen, wird schon stimmen, wenn wir schon nachvollziehen können, aber sagen wir es nicht auf diesen Punkt zurückbringen, auf den Fixpunkt und sagt, na, darum geht's, diese falsche Staatstheorie, Gesellschaftstheorie, die man ablehnen muss, dass eben die Macht von unten kommt und nicht von ganz oben, alle Macht geht vom Volke aus, ist falsch, eine Häresie, Souveränität des Volkes, ist eine Häresie, eine glatte Häresie, das kirchliche Lehramt gegen den Liberalismus und die modernen Ideen deutlich genug ausgesprochen, 18. 19. Jahrhundert, quer durch die Bank. Das kann man nicht anerkennen. Der Staat kann nicht tun und lassen, was er will. Er muss seine Gesetze, seine Anordnungen am ewigen Gesetz, am Naturgesetz orientieren, müssen in Übereinstimmung sein. Ist kein Thema mehr. Aber die Folgen, denn da wo es ganz klar ist, einzelne Auswirkungen, die muss man eben zurückweisen. Mit der Kraft des Glaubens, mit der übernatürlichen Überzeugung. Keine Wahl.